Erster, ein weiser Sohn hört auf seinen Vater. Ein stolzer Mensch hört nicht auf Kritik. Zweiter, gute Worte bringen gute Dinge. Wer lügt, will anderen oft wehtun. Dritter, wer vorsichtig spricht, schützt sein Leben. Wer zu viel redet, bekommt Probleme. Vierter, ein fauler Mensch will viel, aber er bekommt nichts. Fleißige Menschen bekommen genug. Fünfter, ein guter Mensch hasst Lügen. Ein böser Mensch handelt schlecht und macht Schande. Sechster, wer das Richtige tut, bleibt sicher. Wer Böses tut, wird bald fallen. Siebter, manche tun reich und haben nichts. Andere tun arm und haben viel Geld. Achter, ein Reicher kann sich mit Geld retten. Ein Armer hört keine Drohungen. Neunter, das Leben von guten Menschen ist hell. Das Licht von bösen Menschen geht aus. Zehnter, Stolz führt nur zu Streit. Wer auf guten Rat hört, ist weise. Elfter, schnell gewonnenes Geld wird weniger. Wer langsam spart, bekommt immer mehr. Zwölfter, langes Warten macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch gibt neue Kraft. Dreizehnter, wer Regeln missachtet, schadet sich selbst. Wer Regeln achtet, bekommt eine Belohnung. Vierzehnter, die Worte von Weisen geben Leben. Sie helfen, gefährliche Fallen zu vermeiden. Fünfzehnte, Klugheit bringt Hilfe von anderen. Der Weg von Lügnern führt ins Verderben. Sechzehnter, ein kluger Mensch denkt nach. Ein dummer Mensch zeigt allen seine Dummheit. Siebzehnter, ein schlechter Bote bringt Unglück. Ein treuer Bote bringt gute Heilung. Achtzehnter, wer keine Kritik annimmt, wird arm. Wer auf Warnungen hört, bekommt Ehre. Neunzehnter, es ist schön, wenn Wünsche wahr werden. Dumme Menschen lassen das Böse nicht. Zwanzigster, sei oft mit weisen Menschen zusammen. Wer mit Dummen geht, bekommt Probleme. 21. Sünder haben oft Pech. Gute Menschen bekommen dagegen viel Glück. 22. Ein guter Mensch vererbt seinen Enkeln Besitz. Sünder verlieren ihr Geld an Gute. 23. Das Feld von Armen gibt viel Essen. Aber Ungerechtigkeit nimmt alles weg. 24. Wer sein Kind nicht bestraft, liebt es nicht. Erziehung zeigt wahre Liebe. 25. Ein guter Mensch hat genug zu essen. Ein böser Mensch bleibt hungrig.